empfangen hat, schon unser zweites Zuhaus. Der Sommer in Berlin war schön. Jeder Tag, jede Nacht war wie eine Melodie. Und wenn wir uns auch lang nicht sehen, die Musik folgt mir heut. Dieses Glück, diese Zeit vergess ich nie. Tschüss.